بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. liebe Geschwister, in unserer Unterrichtsreihe von den Eigenschaften der Salaf, von den Eigenschaften der frommen Vorfahren. Wie waren die Sahaba? Was für Eigenschaften hatten die Tabi'in? Wie haben sich die Atba-Tabi'in und die rechtschaffenen Gelehrten, die nach ihnen kamen, die Imame für diese Umma wurden, wie haben sie sich verhalten? Was waren ihre Eigenschaften? Wie haben sie diese Sachen praktiziert, ausgeführt? Und welche Botschaft, welche Nachrichten gibt es von ihnen? Und Alhamdulillah, wir haben schon einige in unseren letzten Unterrichten durchgenommen, und inshallah werden wir noch viele weitere durchnehmen. Und es ist sehr, sehr wichtig. Warum sind diese Eigenschaften wichtig? Dass man diese Eigenschaften kennt, dass man weiß, wie die Salaf as-Salih, die frommen Vorfahren, die rechtschaffenen Vorfahren, er hat nichts mit Salafismus zu tun, sondern die frommen Vorfahren, wie sie waren, was waren ihre Eigenschaften. Von diesen Eigenschaften können wir lernen und profitieren, können wir in unseren Alltag einbringen und versuchen, dass wir so werden wie sie, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Charakter verbessert. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte, er sagte, der Beste unter euch am jüngsten Tag ist derjenige mit dem besten Charakter. In einer anderen Überlieferung, der mit der höchsten Stufe ist der mit dem besten Charakter. Das heißt, derjenige, der die höchste Stufe sein hat. Und sogar in einer anderen Überlieferung, derjenige, der mit mir sein wird, ist der mit dem besten Charakter, sagt er, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sind diese Eigenschaften sehr, sehr wichtig für uns. Was sind diese Eigenschaften? Wie kann ich sie mir aneignen? Und wer kann sie? Und woher können wir diese Eigenschaften lernen? Und Alhamdulillah, unsere Gelehrten haben viele Bücher darüber geschrieben. Und Alhamdulillah, es gibt sehr viel. Und wir werden einige durchnehmen. Und am Ende werdet ihr, Wallahu alim, über 50 Eigenschaften gehört haben. Und inshallah verändert dies den einen oder anderen. Oder verändert es bei allen, auch wenn es nur eine Eigenschaft ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft, der Beste in unserer Umgebung, der Beste von dieser Umma mit dem Charakter zu sein, inshallah. Tayyib, eine von den Eigenschaften von den Salaf war, dass sie die Unantastbarkeit der Muslime hüteten und für sie immer nur das Gute wollten. Ja? Diese Ehre der Muslime beschützten. Sie waren nicht so, dass sie über andere Muslime redeten, dass sie schlecht über sie herkamen, besonders nicht bei Nicht-Muslimen. Nein, sie haben immer die Muslime bewahrt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Muslim ist dem anderen Muslim heilig. Ja? Er ist geehrt, sein Blut ist heilig, sein Besitz ist heilig, seine Ehre ist heilig. Was bedeutet das? Du darfst sein Blut nicht antasten, du darfst ihn nicht töten, du darfst ihn nicht verletzen, du darfst seinen Besitz nicht klauen, stehlen. Ja? Und seine Ehre, du darfst nicht über seine Familie reden, du darfst nicht seine Familie beschmutzen, seine Ehre antasten. Der Muslim ist dem Muslim unantastbar. Ja? Diese Sache ist eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister, die heutzutage leider sehr vernachlässigt wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch in der Abschiedspilgerfahrt, wahrlich, euer Blut, euer Eigentum sind unter euch untereinander genauso heilig und unverletzlich wie dieser Tag in diesem Monat in dieser eurer Ortschaft. Ja? Und wir kennen all diese Abschiedspredigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck von der Gottesfurcht im Herzen. Ehren der Muslime, Ehren der Heiligtümer. Und bei Allah ist ein Muslim heiliger als die Kaaba, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte. Subhanallah. Man muss verstehen, wie heilig ein Muslim, wie heilig sein Bruder einander ist. Wie kannst du jemanden schaden, der bei Allah heilig ist? Subhanallah. Wie kannst du auch nur dran denken, einem Bruder, einer Schwester zu schaden, wobei er bei Allah subhanahu wa ta'ala heilig ist. Subhanallah, liebe Geschwister. Wir müssen mal über diese Sache nachdenken. Wir sind, jeder Muslim ist bei Allah subhanahu wa ta'ala heilig. Solange er keinen Schirk macht, natürlich. Ja, solange er keinen Schirk macht. Deswegen sollten wir, liebe Geschwister, aufpassen, was wir sagen, wie wir uns verhalten. Und schon, subhanallah, wenn du ein Problem hast, ich sag mal so, wenn du ein Problem hast, ja, und du kommst, man kommt leider manchmal in diese Streitereien, dann khalas, halte deinen Zorn oder benimm dich, streite ehrlich, streite anständig, weil man streitet, das ist menschlich. Ich kann nicht verlangen von euch, dass ihr super Muslime seid, dass ihr nie streitet, das alles. Nein, wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Aber wenn du dich streitest, dann streite dich anständig. Mach keine Faxen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Eigenschaft von den Heuchlern ist derjenige, der im Streit übertreibt, der flucht und beschimpft und so weiter. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir immer vorsichtig sein, niemals die Familie beleidigen, niemals die Ehre antasten, niemals kämpfen, streiten, niemals rauben und so weiter. Abu Bakr radiallahu anhu sagte, keiner von euch soll einem anderen Muslim unterdrücken, denn ein kleiner, schwacher Muslim ist bei Allah groß. Das hat Abu Bakr gesagt. Keiner von euch soll einen anderen Muslim unterdrücken, denn ein kleiner, schwacher Muslim ist bei Allah groß. Subhanallah, und das ist wahrlich so. Ja, und als die Sahaba, als einer von den Sahaba auf einen Baum geklettert ist, ich erinnere mich jetzt nicht an seinen Namen, und er war dünn und schwach, ja, und er ist einen Baum hochgeklettert, den Palmenbaum, Datteln zu holen, und da haben die Sahaba ihn ausgelacht wegen seinen Beinen. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam sauer geworden. Und er hat gesagt, bei Allah, diese dünnen Beine, bei Allah, sind wertvoller als zwei Berge von Gold von Uhud, subhanallah. So ehrte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba. Und so lehrte er sie und er zeigte ihnen, wie man untereinander umgeht. Subhanallah, Abdullah ibn Abbas sagte, die beste Tat ist die Großzügigkeit gegenüber dem, mit welchem man sitzt. Nochmal, die beste Tat, sagt wer? Abdullah ibn Abbas, ja, Tarjuman al-Quran, sagte, die beste Tat ist die Großzügigkeit gegenüber dem, mit welchem man sitzt. Dass du gut zu ihm bist, gute Worte sprichst, ihm Gutes Essen und Trinken gibst und in Wetteifer, subhanallah. Liebe Geschwister, heutzutage, wir sind Katastrophe geworden. Wir haben leider Eigenschaften angenommen. Wenn Muslime zusammen, wenn zwei, drei Brüder zusammen zum Beispiel trinken gehen, was essen gehen, jeder zahlt für sich. Wo sind die Muslime, die sich streiten um diese Hasana, die sagen, lass mal, ich zahle, heute keine Zeit. Die streiten. Subhanallah, so habe ich das erlebt. So habe ich das erlebt in Ägypten, als ich dort war. Die Brüder, die dort waren, MashaAllah, die Religion verstanden haben, wir haben uns immer gestritten, wer zahlt. Jeder wollte die Hasanat. Allah fast schon geschlagen. Allah musta'an. Nein, ich zahle. Die Hasanat, subhanallah, die beste Tat ist Großzügigkeit gegenüber dem, mit welchem man sitzt. Dass du ihn gut behandelst, gute Worte sprichst. Mindestens du lächelst diese Person an. Subhanallah. Subhanallah. Und wie schon gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte wahrlich, als er zu Kaaba blickte und sagte zu ihr, wahrlich, Allah hat dich heilig gemacht und geadelt und geehrt. Und er sagte, aber der Gläubige ist bei Allah unantastbarer, heiliger, adliger als du. Subhanallah. Heutzutage, und wallahi, wallahi, wallahi, leider ist es so geworden. Kennt ihr dieses Tuch um die Kaaba, diese schwarze, gehört ja eigentlich nicht zu Kaaba. Dieses Tuch. Immer, ihr müsst mal darauf achten, wer das mal, wenn ihr das mal zur Schau kriegt, oder vielleicht findet, gibt es in YouTube. Wenn dieses Teil erneuert wird, Oh, jeder will dieses Teil tragen. Jeder ehrt es, jeder küsst es, jeder fasst an. Und sie sagen, Achtung, dieses das Teil von der Kaaba, Subhanallah, musst du aufpassen und so weiter. Ja, die tragen das auf Händen. Die tragen es über ihren Köpfen. Und sie lassen nicht zu, dass es beschädigt wird. Bei Allah. Bei Allah. Der Muslim ist heiliger als das. Der Muslim ist wertvoller als das. Subhanallah, wie kann eine Person, die gleichzeitig dieses Tuch von der Kaaba, was nicht mal zur Kaaba gehört, so heiligen und gleichzeitig seinen Bruder im Islam oder seine Schwester im Islam während der Umrah, während der Hajj umrampeln, stoßen, schlagen, beschimpfen? Subhanallah. Wie geht sowas? Das geht nur, wenn eine Person das nicht verstanden hat. Subhanallah. Das geht nur, wenn eine Person das nicht verstanden hat. Deswegen, liebe Geschwister, der Muslim, dein muslimischer Bruder, deine muslimische Schwester ist dir wichtiger, ist besser, ja, als die Kaaba. Ist dir heiliger als alles andere. Du beschmutzt ihn nicht mit Worten. Du ehrst ihn. Auch wenn ihr untereinander streitet, und das passiert Streit, du betreibst nicht. Du übertretest keine Grenzen. Du bleibst auf dem mittleren Weg, subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen aufpassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür hüten, dass wir diese Eigenschaft haben, um negativ zu sein. Sondern soll Allah subhanahu wa ta'ala, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns hilft, diese positive Eigenschaft, dass wir erkennen, dass der Muslim heilig für uns ist, uns anerkennen, inshallah. Und natürlich, liebe Geschwister, von den Eigenschaften der Salaf war auch die Geduld. Wann? Nicht die allgemeine Geduld natürlich auch, aber speziell, wenn sie von ihren Ehefrauen geärgert wurden, ja, oder verärgert wurden. Speziell, das gilt natürlich auch andersrum, wenn die Schwester von ihrem Ehemann geärgert wurde. Subhanallah. Also sie erkannten, dass jede Meinungsverschiedenheit, die von ihren Frauen auftauchte oder von ihren Männern auftauchte, ja, muss man immer die andere Seite auch mitnehmen, ein Abbild ihres eigenen Verhaltens mit ihrem Herrn war. Ja, wenn er oder sie den Befehlen von seinen Herren abwich, ja, weichte seine Frau von seinen Befehlen ab. Subhanallah. Ja, du brauchst dich nicht wundern, lieber Bruder. Wenn du ungehorsam gegenüber deinem Herrn bist, dass deine Frau ungehorsam gegenüber dir ist. Subhanallah. Und du, Schwester, brauchst nicht dich wundern, wenn du ungehorsam gegenüber deinem Herrn bist, dass dein Ehemann dich schlecht behandelt. Subhanallah. Deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Eines der Salaf sagte, wenn ich Allah ungehorsam bin, finde ich die Auswirkungen davon in der Art, wie sich mein Reittier oder meine Frau sich gegenüber mir verhält. Ja, was bedeutet das? Ja, er hat zum Beispiel gesündigt, und er weiß, dass es eine Sünde ist. Und dann kommt er nach Hause und eigentlich war alles noch, auf einmal seine Frau fängt an. Streit. Von nichts. Und du weißt nicht, von wo das kommt. Ja, das ist die. Und in dieser Sache waren sie geduldig. Und sie haben nicht gesagt, was willst du jetzt, was erzählst du mir? Nein. Sie waren geduldig, denn sie wussten, dass diese Sache wegen ihnen selbst war. Und sie waren geduldig allgemein gegenüber ihren Frauen. Ja, sie haben Geduld ausgeübt in dieser Sache. Auch genauso, wenn ihr gemeint mit dem Reittier ist, ja, wenn du sündigst und dein Auto, du hast neu gekauft, Mercedes, Porsche, was weiß ich, alles funktioniert nagelneu und steckst ein Auto und davor hast du gesündigt und dein Auto funktioniert nicht. Irgendwas ist kaputt. Und du sagst, Subhanallah, das Auto ist neu, ich habe neu gekauft, neu repariert oder sonst was. Ja, das ist Auswirkung deiner Sünden. Deswegen, dadurch, dass man das versteht, waren sie geduldig in dieser Sache. Ja, sie haben Geduld ausgefüllt. Sie pflegten ihren Frauen, ihre Rechte zu geben. Und sie waren nicht ungerecht, wenn ihre Ehefrauen mit ihnen stritten. Ja, Ali ibn Abi Talib sagte, was eine Person glücklich macht, sind 5 Dinge. Hört mal zu, er sagte, sie sind 5 Dinge. Was? Dass seine Frau angenehm ist. Subhanallah. Was heißt angenehm? Was heißt das? Wir kommen gleich. Seine Kinder loyal sind. Seine Brüder fromm sind. Seine Nachbarn rechtschaffen und seine Versorgung von seinem Herrn oder in seinem Herrn sieht. Subhanallah. 5 Dinge machen dich glücklich, sagt wer? Ali ibn Abi Talib. Er sagt, dass deine Frau angenehm ist. Das heißt, du kommst nach Hause, dir geht's gut, du guckst deine Frau an, dir geht's gut, du fühlst dich angenehm, wohl. Ja? Warum? Weil du von den Sünden entfernt bist, weil du geduldig bist, weil du Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam bist. Dann ist deine Frau gegenüber dir angenehm. Sie ist schön anzusehen, sie macht dich glücklich, sie ärgert dich nicht. Auch umgekehrt, wenn du gehorsam gegenüber deinem Herrn bist, Schwester, und dein Mann ist dann angenehm zu dir. Deine Kinder loyal, ja? Sie lieben dich, respektieren dich, sie ehren dich, sie hintergehen dich nicht, sie stehlen nicht Geld aus deinem Geldbeutel oder so etwas. Ja? Deine Brüder fromm, das heißt deine Freunde, die du hast, die sind fromm und rechtschaffen. Dann bist du glücklich, ja? wenn deine Geschwister um dich herum, deine Schwestern oder deine Brüder um dich herum, wenn sie Allah fürchten, wenn sie sich einander erinnern, wenn sie einander lieben für Allah, wenn sie füreinander da sind. Ja? Und deine Nachbarn rechtschaffen sind. Natürlich, das ist ein sehr großes Defizit heute. Aber wer das Glück hat, dass sein rechter und sein linker Nachbar, nicht 40 Mal Nachbarn, wie war das? Nein, nein, wenn sein rechter und linker Nachbar nur Muslime sind und rechtschaffen sind, sie beten, fasten und so, ja, sie fürchten Allah, dann hast du noch mehr Glückseligkeit erreicht. Und wenn deine Versorgung in seinem Herrn, ja, seine Versorgung in seinem Herrn, was bedeutet das? Das heißt, dass er halal verdient und dass er weiß, dass Allah ihn versorgt. Egal was ist. Subhanallah. Und natürlich zu dieser Sache, wir kennen den Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste von euch ist der Beste zu seiner Familie und ich bin der Beste von euch zu seiner Familie. Ja, das ist klar. Und das beinhaltet automatisch die Geduld. Wenn es Stress gibt, wenn es Probleme gibt, wenn es Streitigkeiten gibt, dass die Frau, wenn die Frau sich mit dir streitet und so weiter, dass du geduldig bist in diese Angelegenheiten. Subhanallah. Ihr Verhalten gegenüber ihren Ehefrauen beinhaltete auch ihre Nachsicht beim praktischen Verbessern derselben, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und befiehl deinen Angehörigen das Gebet und sei beharrlich drauf. Ja? Befiehl deinen Angehörigen das Gebet und sei beharrlich darauf. Eine Beharre darauf. Und dies übten die Sache mit Nachsicht auf. Wenn sie eine gute Sache ihrer Frau näher bringen wollten oder ihren Kindern näher bringen wollten, dann mit Milde und Güte, mit Zartheit, Sanftheit, auf die schönste Art und Weise und mit viel, viel Geduld. Sie praktizierten, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seiner Umma geraten hatte. Er sagte, fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen, denn ihr habt sie euch angenommen durch das anvertraute Gut und habt euch sie erlaubt gemacht durch das Wort Allahs, subhanallah. Das heißt, liebe Geschwister, besonders die Männer müssen natürlich die Frauen fürchten, aber auch die Frauen müssen in Bezug auf ihre Männer Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, auf das Allah subhanahu wa ta'ala Geduld uns gibt, besonders in diesen Angelegenheiten. Und inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Leben gibt, dann werde ich auch noch ein Thema machen, eine Unterrichtsreihe. Und die wird eine sehr, sehr lange Unterrichtsreihe sein, über die Familie im Islam machen. Die Wichtigkeit der Familie, Heirat in der Familie, Ehe, wie ist das, Ratschläge für die Heiraten, Ratschläge in der Ehe, Tipps in der Ehe, die Kunst, eine Ehe zu führen, die Rechte der Kinder, solche Sachen. Die Rechte der Eltern gibt es viel, mashallah. Was sind die Rechte der Kinder? Welche Rechte haben wir? Welche Rechte sollten wir unseren Kindern geben? Und so weiter. Ja? Und wie können wir gut sein in der Familie? Es wird immer nur erzählt, seid so, macht so, aber nie erzählt, wie wir sein sollen. Und das werden wir, inshallah, in dieser Vortragsreihe machen, also in dieser Familienvortragsreihe, die, inshallah, in der Zukunft auch kommen wird. Auf jeden Fall, um zurückzukommen, liebe Geschwister, von den Eigenschaften der Salaf war auch, dass sie sich fürchteten vor den Führungspositionen und dass sie auf diese Führungspositionen verzichteten und davor wegrannten. Subhanallah. Sie haben es nicht geliebt, den Vorzug zu bekommen vor den Leuten. Sie fürchteten, dass sie ihnen gesagt würde, mach du der Imam, sei du Führer. Sie wollten diese Situation schon vermeiden. Weil wenn er dann sagt, ich bin es nicht wert, euer Imam zu sein, ich kann das nicht, ich bin, wer bin ich schon und so weiter, der hat Angst dann gehabt, dass man zu ihm sagt, ah, du bist nicht nur wert, sondern du bist mehr als der Imam, du bist das und das, und dass dieser Lob ihn zerstört. Subhanallah. Subhanallah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, O Abdurrahman, du Abdurrahman, bitte nicht darum, Führer zu sein. Bitte nicht darum, Führer zu sein. Wenn man dir es gibt, nachdem du darum gebeten hast, dann wirst du dafür in Verantwortung gezogen. Dann wirst du dafür in Verantwortung gezogen. Und den Hadith hatten wir in der vorigen Reihe, subhanallah. Er sagt aber, wenn du ernannt wirst, ohne irgendein Bitten darum, dann wird dir geholfen werden. Dann wird dir sozusagen Allah helfen. Subhanallah. Und er sallallahu alaihi wasallam sagt auch, gewiss, ihr werdet nach Führung streben. Gewiss, ihr wollt die Führung, ihr wollt die Führer der Muslime sein, aber Reue wird am Tag der Auferstehung folgen. Ihr werdet es bereuen. Ja? Und diese Hadithe können wir detailliert in den Unterrichten über die heilenden schwachen Iman nochmal durchnehmen. Subhanallah. Könnt ihr es anhören. Sufyan al-Thawri sagte, wer die Führung anstrebt, bevor sie selbst zu ihm gekommen ist, so flieht sie vor ihm, während dabei viel Gutes verloren geht. Ha? Wenn du die Führung willst, wenn du denn in Position des Imam, des Gelehrten, der Anführer, diese Führungsposition haben willst, bevor sie zu dir kommt, bevor du dazu ernannt wirst, dann wird diese Position vor dir fliehen. Und es wird viel Gutes davon verloren gehen, subhanallah. Er sagte auch, strebe nicht nach Herrschaft, außer nachdem du deine eigene Seele, dein eigenes Ego 70 Jahre lang bekämpft hast. Subhanallah. Und wie lange ist dein Leben? Du lebst nur sowieso nur 60, 70 Jahre. Aber sag, wenn du schaffst, 60, 70 Jahre dein Ego zu bekämpfen, zu unterdrücken, auf dass du so ein guter Mensch wirst, ja, dann kannst du nach Herrschaft streben. Aber subhan, guck mal heute, jeder Zweite ist, mashallah, Sheikh geworden. Jeder Zweite hat sich zum Führer ernannt. Jeder gründet, nicht nur, dass jeder auf Facebook oder im Internet oder sonst irgendwo Gelehrter ist auf einmal. Und Allah, ich sage euch, ich bin kein Gelehrter. Ich bin nur ein Talib al-Ilm, der versucht, das, was er gelernt hat, euch wiederzugeben, auf das ich es selber nicht vergesse. Dass mir Allah subhan, das Wissen nicht, also ich mache das für Allah, damit ich Nutzen habe. Ja, und ihr könnt natürlich davon profitieren. Aber diese Leute, nicht nur, dass diese Internet-Muftis gekommen sind, nein, auch jetzt ist Mode geworden, jeder gründet einen Staat, jeder gründet einen Dschihad-Staat und er nennt sich selber zum Khalifen, zum Führer und macht dann irgendwelche Sachen, subhanallah. Ja, nicht jeder ist dazu bestimmt. Nicht jeder ist dazu bestimmt, eine Gruppierung zu gründen, eine Gruppe zu machen, egal in welchem Bereich. Egal in welchem Bereich, sei es im Wissen, sei es in Vereinen, sei es in im Dschihad-Bereich, sei es in guten Werke tun. Wenn dir diese Position nicht gegeben wurde, dann wirst du viel Schaden haben. Wenn du dir selber diese Position gegeben hast, wirst du viel Schaden haben. Ja? Ich spreche nicht über diese Leute, die sich selbst gegeben haben, weiß ich nicht, vielleicht die haben Gutes und so weiter. Weil es gibt Ausnahmen, wo man sich diese Sache nehmen kann, wie Yusuf a.s. Ha? Er sagte, mach mich zu dem Führer deiner Schätze, dass ich darauf aufpasse. Ich passe gut darauf auf sozusagen. Ich bin ein sicherer Mann. Wenn du glaubst, dass es keinen gibt, der das besser machen kann als du, ja, und du findest niemanden, der das besser machen kann in dieser Sache, dann kannst du das inshallah nehmen. Ja, und das mit viel Gottesfurcht und mit viel Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ansonsten soll man diese Sache sich nicht wünschen. Subhanallah. Muslim ibn Qutaybah rahimullah pflegte zu sagen, ich habe Leute getroffen, die Herrschaft als eine der schlimmsten Heimsuchungen betrachteten, aber heutzutage streben die Leute danach. Subhanallah. Subhanallah. Muslim ibn Qutaybah, merkt euch diesen Namen, er sagte, ich habe Leute getroffen, die die Herrschaft, diese Führungsposition als die schlimmste Heimsuchung betrachteten. Wie Umar ibn Abdulaziz, als ihm gesagt hat, du bist jetzt unser Führer, immer unser Khalifa, der ist nach Hause gegangen und hat seiner Frau gesagt, das Schlimmste, ohne Allah hat uns getroffen. Die sagt, was ist passiert? ist die Seuche über uns gekommen. Er sagt, viel schlimmer. Er sagt, ist der Tod über, über die Muslime gekommen. Er sagt, ist viel schlimmer. Er sagt, was ist schlimmer? Er sagt, wir wurden zu Khalif auserwählt. Subhanallah, man sagt über Umar ibn Abdulaziz, dass er, bevor er Khalif wurde, ein dicker Mensch war. Ein dicker, er hat viel gegessen. Als nachdem er Khalifa bekommen, er war der dünnste Mensch. Man hat seine Knochen gesehen, den Knochen von seiner Brust. Subhanallah, hat man gesehen. Weil es ihn so mitgenommen hat, diese Heimsuchung. Weil es ihn so getroffen hat, diese Heimsuchung. Subhanallah, liebe Schwester. Und er sagt, aber heutzutage streben die Leute danach. Subhanallah. Wenn einer ihrer Freunde Emir wurde, von den Salaf, pflegten sie zu beten, O Allah, lass ihn uns vergessen, so sehr, bis er wieder uns kennt, so sehr, bis er weder uns kennt, noch wir ihn. Die haben gesagt, O Allah, lass ihn uns vergessen. Er soll uns vergessen. So sehr, bis er weder uns kennt, noch wir ihn. Warum haben sie das gesagt? Wollten sie ihm schaden? Nein, nein, nein. Sie hatten Angst, dass jetzt dieser Freund, der eine Führungsposition gekommen, der Macht bekommen hat, dass sie auch diese Macht wollen, sagen, na guck mal, du bist doch mein Freund, gib mir mal das, mach mal das, du hast doch jetzt die Kraft, dass sie daraus Nutzen ziehen. Oder dass er sie ernennt zu irgendwelchen Ministern oder sonst irgendwas, sagt, guck mal, du bist mein Freund und deswegen kriegst du diese Position. Sie hatten davor Angst und deswegen haben die gesagt, oh Allah, sorg dafür, dass er uns vergisst, dass wir ihn nicht kennen und er kennt uns nicht, dass wir keinen Nutzen von ihm ziehen und er nicht von uns, bloß weil er jetzt der Imam ist, der Führer ist, der Khalif ist. Nein, nein, er soll uns gerecht behandeln und wir sollen ihn gerecht behandeln und das soll uns davon abhalten, dass wir die Dunya lieben. Ja, Subhanallah, so waren die Salaf, As-Salih in diesen Sachen, liebe Geschwister. Subhanallah. Und eines der wichtigen Eigenschaften war auch An-Nasiha, ja, Ratschlag geben. Sie haben einander immer Ratschlag gegeben. Immer haben sie einander diesen schönen Ratschlag gegeben und Ratschläge erteilt. Sie waren nicht, und ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, sie waren nicht sauer, wenn ihnen jemand diesen Ratschlag gegeben hat. Subhanallah. Sie haben einander nicht gehasst. Heutzutage, wenn du zu jemandem gehst und sagst, Ittaqillah, fürchte Allah, pass auf, lieber Bruder, pass auf, liebe Schwester, wenn du das machst, dann Allah ist dir, oh, dann sagen sie zu dir, Ittaqillah, du Allah. Ja? Sie sagen auch so gemischt, Subhanallah. Sie sagen, fürchte du Allah, mach du, pass mal, guck mal, wie viele Sünden hast du, was willst du mir erzählen? Nein, nein. Was ist das? Sie haben Ratschlag gegeben, und sie haben noch viel lieber den Ratschlag von anderen genommen. Sie haben es geliebt. Sie sagten, oh, gib mir einen Ratschlag, so und so. Besonders von weisen Leuten. Leuten, die Ahnung und Erfahrung haben. Älteren Menschen. Also gib mir einen Ratschlag, gib mir einen Nasiha. Subhanallah. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir heutzutage haben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ad-Dinu Nasiha. Die Religion ist Ratschlag. Die Religion ist Ratschlag. Wörtlich übersetzt. Sie sagten, wem gegenüber, ja Allah, ja, o Gesandter Allah, wem gegenüber ist dieser Ratschlag? Ja, und diese Bedeutung heißt Ratschlag auch Aufrichtigkeit. Ja, dass man Nasiha bedeutet in dieser Bedeutung auch Aufrichtigkeit, dass man ehrlich ist. Wem gegenüber, o Gesandter Allah, sie sagten, gegenüber Allah. An erster Stelle. Ja, nicht, dass du gibst Allah Ratschlag, nein, du bist aufrichtig gegenüber Allah. Dann gegenüber seinem Buch, seinem Gesandten, den Führer der Muslime und dem Volk. Ja? Aufrichtig, dass du aufrichtig bist gegenüber Allah. Dass du die Ratschläge von seinem Buch annimmst, die Ratschläge von seinen Gesandten und aufrichtig gegenüber Gesandten bist, dass du den Führern gehorchst, solange sie beten und fasten, Muslime sind. Ja? Und den Ratschlag vom Volk, den Ratschlag unter den Muslimen, dass du Ratschläge gibst und dass du Ratschläge nimmst. Sie pflegten den Rat anderer anzunehmen und dankten dem Ratenden, Subhanallah. Und einer von ihnen dachte nicht, dass er dem Ratgebenden völlig gedankt hätte, selbst wenn er sein ganzes Leben lang ihm gegenüber großzügig gewesen wäre, Subhanallah. So waren die, guck mal, was für schöne Herzen die hatten. Wenn einer einen Ratschlag gegeben hat, Nasiha gegeben hat, sie haben geweint und sie fühlten sich so, als wenn sie ihm ihr restliches Leben lang danken würden und gut zu ihm sein würden, das würde nicht für diesen einen Ratschlag reichen. Subhanallah. So, was für Herzen hatten die? Schaut mal, solche Herzen brauchen wir, liebe Geschwister. So müssen wir sein. Subhanallah. Subhanallah. Das ist der Grund. Ja? Das ist der Grund, warum ihre Herzen verbunden waren mit dem Jenseits. Warum sie die besten Menschen bei Allah sind. Möge Allah uns auch von diesen Leuten machen. Subhanallah. Eine Person sagte zu Hassan al-Basri, also gib mir eine Nasiha, gib mir einen Ratschlag. Er antwortete ihm, halte die Befehle Allahs hoch, wo auch immer du bist. Und Allah wird dich hochhalten, wo auch immer du bist. Subhanallah. Schaut mal, er sagte zu ihm, halte die Befehle, ja? Halte die Befehle Allahs hoch, ja? Wo auch immer du bist, Allah wird dich hochhalten, wo immer du bist. Und er halte die Befehle ein, ehre sie, sei respektvoll. Halte die ein, ehre Allah, ehre den Islam und Allah wird dich ehren, wird dir Ehre geben, wird dir Position geben, subhanallah. Und selbst wenn sie voneinander weit entfernt waren, haben sie sich gegenüber Nasiha geschrieben, Briefe geschrieben. Sie haben gesagt, oh fürchte so, oh du so und so, fürchte das, schau auf, pass auf das und so weiter. Ha? Aber sie beschimpften sich niemals. Sie beschimpften sich, sie waren immer gut zueinander. Schaut mal, was Tawus an Makhul schrieb. Ja? Tawus an Makhul. Inshallah werden wir auch eine Reihe machen über die wichtigsten Namen von Sahaba, Tabi'in und Salaf, damit wir die alle mal kennen, wer diese Leute sind, das fehlt, subhanallah, diese Sachen fehlen in der deutschen Gesellschaft. Er schrieb ihm, Assalamu alaikum, alaikum salam, amma ba'd, er sagte, mein Bruder, hüte dich davor, über dich selbst zu denken, dass du eine hohe Stellung bei Allah hast. Achtung, hüte dich davor, über dich selber zu denken, dass du eine hohe Stellung bei Allah hast, wegen was? Aufgrund dessen, was du in dir selbst an guten Taten siehst. Subhanallah. Sozusagen, denke nicht daran, dass du eine hohe Stellung hast, bloß weil du selber glaubst, dass deine Taten gut und viel sind. Dann sagt er weiter, derjenige, der dies über sich selbst denkt, wird im Jenseits gehen mit leeren Händen. Wird ins Jenseits gehen mit leeren Händen. Derjenige, der denkt, dass er hoch ist bei Allah wegen seinen Taten, weil er so viel macht und weil sie so gut sind, der wird ins Jenseits mit leeren Händen gehen. Und sagt, die Leute mögen dich womöglich verherrlichen aufgrund deiner guten Taten. Aber dies ist, damit dir deine Belohnung eilig bereits im Diesseits gegeben wird. Subhanallah. Er sagt zu ihm, weil dich die Leute gut finden und gut dich loben und dich sagen Masha'Allah und dich verherrlichen, wegen deiner guten Taten, weil du so viel erreichst, weil du so viel machst, sagt, das ist, weil dir eilig deine Belohnung, was von dem, was du tust, schon im Diesseits gegeben wird. Warum? Auf dass du im Jenseits ohne Belohnung dastehst. Ohne, also leeren Hände dastehst. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Diese Sachen sind gewaltig. Schaut mal diese Nasiha, die er seinem Bruder geschrieben hat. Oh, wenn wir heutzutage so einen Brief kriegen würden, so eine E-Mail kriegen würden, so eine SMS bekommen, so eine WhatsApp-Nachricht bekommen würden. Oh, wir würden ihm den Hadith geben und Koran und seine Fehler aufzählen. Du bist so, guck mal, du und mach du und so und so. Nein, nein, nein. So waren die nicht. Sie haben Nasiha gegeben und sie haben sich auch nicht gefürchtet, Nasiha zu geben. Auch eine wichtige Sache. Nicht, oh nein, der ist Amir, der ist so. Wenn ich ihm jetzt sage, was er falsch macht, dann schmeißt er mich raus oder dann macht er so. Nein! Sie haben es geliebt, Nasiha zu geben und sie haben es noch mehr geliebt, Nasiha anzunehmen, liebe Geschwister. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Und dies bringt uns zu einer weiteren Eigenschaft von den Sahaba, von den Salaf al-Salih. Und zwar das gute Verhalten allen Menschen gegenüber. Das gute Verhalten allen Menschen gegenüber, aber besonders unter den Muslimen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Musa und Harun, so redet mit Pharaon in sanften Worten. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Musa und zu Harun, geh zu Pharaon und sag zu ihm, وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا لَيْنًا, sag zu ihm ein sanftes, leichtes Wort. Sprecht mit ihm schön, behandelt ihn gut. Subhanallah, schaut mal, Pharaon, der schlimmste Person, die jemals gelebt hat, der als erster in die Hölle kommt, Subhanallah, der in die Hölle geschmissen wird, er und seine ganzen Leute, Subhanallah. Allah Subhanallah sagt, geh und rede mit ihm gut. Ja, und heutzutage müssen wir auch gut behandeln, besonders die Muslime. Leider, es gibt zwei Extremen. Entweder ich behandle die Muslime gut und die Nicht-Muslime total schlecht, oder ich behandle die Muslime schlecht, aber die Nicht-Muslime gut. Subhanallah. Und das Zweite ist aus Furcht gegenüber der Gesellschaft. Was könnten sie sagen? Was könnten sie denken? Und das Erste ist ein Mangel an Iman. Subhanallah. Subhanallah. Die Salaf waren sich einig, dass ein hoher Status vom guten Charakter und Eigenschaften abhängt. Dass ein hoher Status vom guten Charakter und guten Eigenschaften abhängt. Subhanallah. Und nur wenn du gut bist zu den Menschen, werden sie dich respektieren. Deswegen sollten wir zu allen Menschen gut sein und ganz besonders zu den Muslimen. Subhanallah. Und eines ihrer Prinzipien bezüglich Eigenschaften war, ihr Bezeugen ihrer eigenen Fehler und gleichzeitig das Bezeugen der Korrektheit anderer. Wenn jedoch jemand sich selbst als perfekt betrachtet und die Fehler anderer beugt oder beäugt, so gibt dies der Arroganz Auftrieb. Subhanallah. Und Imam Nawawi, Rahimullah, sagte, der Schlüssel zur Glückseligkeit oder der Schlüssel für das Paradies ist Husnu Zann bil Akhirin. Das ist gut denken über die anderen. Und das schlecht denken über dich selber. Das heißt, wenn du einen Bruder, eine Schwester siehst, oh, mashallah, guter Bruder, und die machen und wenn sie Fehler machen, du siehst, sagst du, oh, der hat bestimmt eine Ausrede, das war nicht so, ich habe falsch gesehen, und. Und du, bei den kleinsten Fehler, du denkst, du kommst gleich in die Hölle, und deine Taten reichen sowieso nicht aus und so weiter, auf dass das dir Antrieb gibt zum Guten. Aber wenn es andersherum ist, dann ist es ein Antrieb für die Arroganz. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wurde nur entsandt, um die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Subhanal Malik. So war der Gesandte Allahs. Und wahrlich, ich bezeuge, dass er die guten Eigenschaften vervollständigt hat. Er ist das Gute in Person. Ali ibn Abi Talib sagte auch, die Leute, die am gelehrtesten über Allah sind die Leute, die La ilaha illallah am meisten respektieren. Die Leute, die am meisten Wissen haben und die Gelehrte über Allah sind die Leute, welche am meisten Respekt gegenüber die Leute von La ilaha illallah haben. Subhanallah. Bakr ibn Abdullah Al-Muzani, rahimullah, sagte, wenn du jemanden siehst, der älter ist als du, dann respektiere ihn, indem du sagst, er hat mich in Bezug auf den Islam und rechtschaffene Taten geschlagen. Guck mal, hier wird jetzt beigebracht, wie ihr respektvoll sein könnt. Und wenn du einen Älteren siehst, dann sagen, er hat mich im Islam und in rechtschaffene Taten geschlagen. Warum? Weil er schon so alt ist und viel getan hat. Dann sagt er, wenn du jemanden siehst, der jünger ist als du, dann respektiere ihn, indem du sagst, ich habe ihn in Sünden geschlagen. Das heißt, ich habe mehr Sünden als er. Subhanallah. Sagt er, wenn Leute dich ehren, dann sag zu dir selbst, dies ist von der Gnade Allahs, aber ich verdiene es nicht. Und wenn sie dich runtermachen, dann sag dir selbst, dies geschieht aufgrund deiner früheren Sünden. Und dann sagt er, wenn du dem Hund deines Nachbars einen Stein anwirfst, den Hund deines Nachbars nur einen Stein wirfst, damit er ruhig ist sozusagen, dann hast du ihm bereits geschadet. Subhanallah. Dann hast du ihm bereits geschadet. Subhanallah. Schaut mal, so waren die Salaf und so wurden die Salaf erzogen und so hat man ihnen es beigebracht. Subhanallah. Subhanallah. Tayyib. Natürlich eine der wichtigsten Sachen, eine der wichtigsten Eigenschaften der Salaf war ihre Furcht vor Allah. Und Wallahi, liebe Geschwister, wir machen diese Eigenschaften kurz und kurz und kurz. Aber Wallahi, über jedes einzelne Thema kann man eine Stunde, zwei Stunden und über manche Themen sieben, acht Stunden reden und sie werden nicht enden. Ja? Weil sie gewaltig sind. Ich versuche euch nur hier kurze Eigenschaften zu geben, damit ihr einen Überblick habt, damit ihr inshallah davon profitiert und inshallah ta'ala davon viel Nutzen zieht. Und diese Furcht vor Allah, liebe Geschwister, ja? Diese Furcht vor Allah war gewaltig bei ihnen. Subhanallah. Aisha radiallahu anh sagte, eine Person mag während einer langen Zeit oder mag während einer langen Zeit gute Taten verrichten, aber in Wahrheit ist sie von den Leuten des Höllenfeuers. Subhanallah. Und sie führt das zurück auf die Aussage vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, es gibt einige unter euch, die wahrhaftig die Werke der Bewohner des Paradieses vollbringen, bis sie von ihm nur noch eine Elle oder zwei Ellen entfernt sind. Das heißt, von was? Vom Paradies. Sie machen so viele gute Taten, ja, wenn sie zum Paradies greifen würden, sie hätten das Paradies in Händen. Er sagt aber, dann ereilt sie ihre Vorherbestimmung und sie verbringen die Werke des Höllenfeuers und sie werden ewig darin sein. Und auch andersrum, natürlich. Es gibt Leute unter euch, die Werke des Höllenfeuers tun, bis auf das zwischen ihnen und der Hölle nur noch eine Elle ist, und dann ereilt sie die Vorherbestimmung und sie vollbringen gute Werke und sie sind dann von den Bewohnern des Paradieses. Subhanallah. Und diese Sachen haben mit Gottesfurcht zu tun. Die Furcht für Allah. Wenn du Allah fürchtest, dann fürchtest du ihn bis zum Ende. Bis dein Tod dich holt. Bis der Todesengel an deine Tür klopft. Subhanallah. Und wie viele Gesichter fliehen mit Furcht aufgrund des guten Rufes ihrer guten Taten. Müde und völlig erschöpft. Ein lodendes Feuer eingehend. Subhanallah. Wie viele Leute gab es schon, deren Boot sich in einem sicheren Ufer näherte? Hä? Aber gerade als sie daran waren anzudocken, kam eine Welle über das Boot und sie gingen alle unter. Subhanallah. Alle Diener sind in Gefahr, liebe Geschwister. Deswegen machte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam immer ein Bittgebet. Er sagte, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubuna ala dinik. Oder thabbit qalbi ala dinik. Er sagte, oh, wende der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Bis zum Tod. Und das ist einer der, Aisha sagt, das war einer der meisten Dua mit Gebete, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam machte. Und dieser Hadith überliefert auch Anas ibn Malik. Und als er diesen Dua sagte, sagte er, O Gesandte Allahs, wir haben an dich geglaubt und das, womit du gekommen bist. Fürchtest du dich um uns? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Die Herzen sind zwischen zwei Fingern Allahs und er wendet sie, wie er will. Subhanallah. Das muss man verstehen. Und liebe Geschwister, man muss eine Sache verstehen. Und viele, viele Muslime verstehen das nicht. Und schon gar nicht die Nicht-Muslime. Wallahu yaf'alu ma yasha. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah macht, was er will. Das muss man verstehen. Und wenn er will, dann wendet er dein Herz. Aber das nicht einfach nur so, sondern wegen deiner Taten, wegen deiner Sachen, wegen dem, was du in deinem Herzen hast. Das ist wichtig, weil du nicht Allah fürchtest, weil du nicht ehrlich bist, weil du nicht aufrichtig bist. Deswegen sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, in jeder Sache. Mutarrif ibn Abdullah sagte, ich bin nicht erstaunt über den, der zerstört wurde, bezüglich dessen, wie er zerstört wurde. Aber ich bin erstaunt über den, der gerettet wurde, bezüglich dessen, wie er gerettet wurde. Und Allah hat niemals einen größeren Segen gegeben, als das Geschenk des Islam. Hannah, versteht ihr das, liebe Geschwister? Er sagt, ich bin nicht erstaunt über den, der zerstört wurde, bezüglich dessen, wie er zerstört wird. Ja, wenn jemand zerstört wurde, er sagt, bin ich staunlich darüber. Er sagt, aber ich staune über den, der gerettet wurde, dem die Rechtleitung gegeben wurde, ja, wie er gerettet wurde, sozusagen auch über sich selber. Ja, subhanallah. Und ich sage euch, liebe Geschwister, ich weiß nicht, warum ich die Rechtleitung verdient habe. Warum Allah subhanahu wa ta'ala mich auserwählt hat, ein Muslim, ein gläubiger Muslim zu sein, auf das er Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig anbeten kann. Das ist eine gewaltige Sache. Ja? Und das ist das, was er hier meint. Dass er nicht weiß, warum eine Person gerettet wurde, warum Allah ihn recht geleitet hat, warum er ihn recht geleitet hat, warum Allah subhanahu wa ta'ala ihm geehrt hat, Muslim zu sein, subhanallah. Und deswegen fürchten wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf der anderen Seite sagen die Gelehrten, das ist, und er wurde gerettet, weil er Furcht vor Allah hatte. Und wir kennen all diesen Hadith, wo dieser Mann aus Furcht vor Allah sagte, wegen seinen Sünden, zu seinen Söhnen sagte, wenn ich sterbe, dann verbrennt mich und teilt, macht einen Teil auf die Erde und einen Teil ins Wasser. Ja, er hat gehofft, dass Allah ihn nicht zusammenbringt. Und Allah hat ihn zusammengebracht und gesagt, warum hast du das gemacht? Und er sagte, Wallahi, nur aus Furcht vor dir. Und Allah hat ihm seine Sünden verziehen, subhanallah. So gewaltig ist die Furcht vor Allah. Und wir sollten das nicht unterschätzen, liebe Geschwister. Tayyib, inshallah, ich denke, das reicht für heute. Wir haben wieder einige gute Eigenschaften gehabt. Und es werden noch einige Folgen, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك